Kundgabe 5320. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.02.1952. Prüfung echter Offenbarungen. Großes soll euch offenbar werden durch meine Liebe. Und ihr könnet stets meinen Worten Glauben schenken, weil ich euch auch erkennen lasse, dass ich selbst es bin, der zu euch redet. Und ich rede zu jedem, der in tiefster Demut und Liebe zu mir mich hören will und auf die Stimme im Herzen lauschet, die ihm auch sicher ertönen wird. Doch meine Worte müssen im Herzen erklingen, sie müssen aus dem Herzen emporsteigen, entweder klar vernehmlich als gesprochenes Wort oder in Form von Gedanken, die nicht der Verstand geboren hat, die also nicht durch Verstandestätigkeit gewonnen werden, sondern blitzartig dem geistigen Ohr des Menschen zuspringen und also festgehalten werden können. Ihr sollet eine Prüfung vornehmen an euch selbst, so ihr glaubet, göttliche Offenbarungen entgegengenommen zu haben. Ich offenbare mich, so wahr ich Gott bin, euer Schöpfer und Vater von Ewigkeit. Denn ich will mich, meinen Geschöpfen auch, zu erkennen geben, und verberge mich daher nicht vor ihnen. Doch verständlicherweise wird nicht jeder Mensch meine Stimme vernehmen können, solange er gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt hat. Und deshalb werdet ihr immer prüfen müssen, ob und wie meine Stimme ertönt, die euch einführen soll in die Wahrheit, die euch mein Wesen enthüllen soll, soweit ihr dafür Verständnis habt. Ich bin ein Gott der Liebe und werde wahrlich nicht einem Menschen mein Wort vorenthalten, denn ich möchte meine Gnade über alle meine Geschöpfe ausschütten, um ihnen zu helfen, mein Kind zu werden. Und darum poche ich an alle Herzenstüren an und begehre Einlass. Voller Liebe werbe ich um die Liebe meiner Geschöpfe, und wo Liebe ist, da springt die Tür des Herzens von selbst auf und lässet mich ein. Und dort verbleibe ich, dort nehme ich Wohnung, denn die Liebe ziert mich gar mächtig und hält mich fest. Und wo ich nun weilen kann, dort wird meine Gegenwart auch erkenntlich sein. Ich offenbare mich durch das Herz dem Menschen, der mich aufgenommen hat. Ich habe nun kein anderes Ziel, als diesen Menschen zu erfüllen mit meinem Geist, ihn zum Erkennen zu führen, hell und klar, sein Denken zu erleuchten, ihn einzuführen in die Wahrheit und ihn mit Kraft zu erfüllen, die ihn befähigt, zu segensvollem Wirken an der Menschheit. So also äußere ich mich, und daran ist meine Gegenwart zu erkennen, dass ihr Menschen einen Lichtträger unter euch habt, der euch Aufklärung geben kann in allen Fragen, die mich und mein Reich betreffen, der eingeweiht ist in meinen Heilsplan von Ewigkeit, der euch auf mein geistiges Einwirken aufmerksam macht, der euch meine Liebe, aber auch meine Gerechtigkeit vor Augen stellt, der euch hinweiset auf die Auswirkung eines rechten und des falschen Lebenswandels und auf das Leben nach dem Tode, kurz, der nun unter seinen Mitmenschen wirket für mich und mein Reich, der ständig austeilet, was er von mir empfängt. Licht, Kraft und Gnaden, die er in meinem Auftrag weiterleitet. Ich habe mich ihm offenbart, und er offenbaret mich nun euch. Er will euch das Gleiche übermitteln, das er gefunden hat durch seine Liebe. Fasset dies und urteilet nun selbst, wann meine Gegenwart, meine Äußerungen anzuerkennen sind. Und vergesset nie, dass ich mich offenbare, um erkannt zu werden, dass ihr also immer meine Liebe, meine Weisheit und meine Allmacht, der Inbegriff meiner Wesenheit erkennen müsset, aus jeder Offenbarung, wenn sie von mir selbst stammen soll, ansonsten sie nicht göttlichen Ursprungs ist. Denn so ich mich offenbare, will ich, dass ihr Menschen mich auch erkennen sollet, auf dass ihr mich liebet, weil ihr nur durch die Liebe euch mit mir zusammenschließen könnet und dies der Zweck jeglicher Offenbarung meinerseits ist und bleibt. Darum prüfet alles, und so ihr mich bittet um meinen Beistand, werdet ihr stets das Rechte erkennen. Amen.